kann, weil ich doch ohne dich nicht mehr leben kann. Also bitte lass mich ran. Du tust mir gut, du tust mir weh. Bist meine Blut, mein Sympathie. Ich träum von dir die ganzen Tag. Zum Ausverkauf und nimm für dich sogar Kredite auf. Oh, bitte lass mich an dein Hinterteil. Bitte lass mich an, weil ich doch ohne